Hallo, hallo, hallo, and a very good morning. Hallo, hallo, hallo und einen super guten Morgen. Guys, there are so many people who make the whole goal of life to be in the ministry. Es gibt so viele Leute, die es ihr Ziel im Leben machen, im Dienst zu stehen. To serve God. Gott zu dienen. To do something for God. Etwas für Gott zu tun. Listen, if God has something for you to do, yes, do it. Hör zu, wenn Gott eine Aufgabe für dich hat, dann tu sie. But never let this take the place of knowing him and being intimate with him and live close to his heart. Aber lass das niemals den Platz einnehmen, ihn zu kennen in Intimität und eng an seinem Herzen zu leben. So Paul is saying, this is what I'm pursuing. Paulus sagt also, dass er dem nachjagt. He said, I'm running this with passion to grab this. Er sagt, ich laufe dem mit Leidenschaft nach, um es zu ergreifen. That strong and self-disciplined man says in verse 13. Dieser starke und selbstdisziplinierte Mann sagt in Vers 13. He says, I don't depend on my own strength to accomplish this. Ich verlasse mich nicht auf meine eigene Kraft, um das zu erreichen. I tell you, if anybody ever understood grace, it was Paul. Ich sage dir, wenn jemals jemand Gnade verstanden hat, dann war es Paulus. Paul depended on his own strength his whole life. Paulus verließ sich sein ganzes vorheriges Leben auf seine eigene Kraft. He became righteous, so to say, in his own strength. Er wurde quasi aus eigener Kraft gerecht. He became a perfect leader in his own strength. Er wurde aus eigener Kraft ein perfekter Leiter. He was a perfectly educated theologian in his own strength. Er war ein perfekt gebildeter Theologe aus eigener Kraft. But he never truly knew intimacy with Jesus. Aber kannte nie wahre Intimität mit Jesus. Now that he realizes, I can't do this, it has to be given to me. Doch dann stellte er fest, dass er es nicht schaffen kann, sondern es ihm geschenkt werden muss. He says, that's what I will pursue. Er sagt, dem jage ich nach. But look at this. Doch schau dir das an. I do not depend on my own strength to accomplish this. Ich verlasse mich nicht auf meine eigene Kraft, um das zu erreichen. Do you know what this is a perfect new covenant sentence. Das ist ein perfekter neubündlicher Satz. Because everything that Paul told us before that he was doing, which looks like a lot of disciplined hard work. Denn bei allem, was Paulus vorher auflistet, was nach viel disziplinierter harter Arbeit aussieht. Leave it all behind. Alles zurücklassen. Pursue it with all my strength. Mit aller Kraft danach streben. Go after it strongly. Entschlossen nachjagen. Paul says, not in my own strength. Sagt Paulus, nicht aus meiner eigenen Kraft heraus. So he knew that it was God working in him. That's why he could respond so powerfully. Er wusste also, dass Gott es in ihm bewirkte. Daher konnte er so kraftvoll erwidern. Do you know in the new covenant? Du weißt, im neuen Bund. Everything you do is a response to what Jesus already did. Ist alles, was du tust, eine Antwort auf das, was Jesus bereits getan hat. That's what Paul is telling us. Das ist es, was Paulus uns sagt. He says, I pursue this. Yes, I want this. Yes, I'm desperate for intimacy. Er sagt, ja, ich strebe danach. Ja, ich will das. Ja, mich verlangt nach Intimität. But it's not my strength. Aber es ist nicht meine eigene Kraft. He says, however, I do have one compelling focus. Jedoch habe ich einen unbedingten Fokus. I forget all the past as I fasten my heart to the future. Instead. Ich vergesse alles Vergangene und fixiere mein Herz stattdessen auf die Zukunft. You know, I've talked a lot about this one phrase, this one verse actually. Ich habe schon viel über diesen einen Vers gesprochen. Paul says that I have one compelling focus and then he mentions two things. Paulus spricht von einem unbedingten Fokus und dann erwähnt er zwei Dinge. So, which one is he talking about? Von welchem der beiden spricht er also? He says, I have one compelling focus, I forget the past, as I fasten my heart to the future. Er sagt, jedoch habe ich einen unbedingten Fokus. Ich vergesse alles Vergangene und fixiere mein Herz stattdessen auf die Zukunft. Let me tell you something, my beloved friend. Lass mich dir etwas sagen, mein lieber Freund. It's not two things, it's one thing. Es sind nicht zwei, sondern eins. Nobody in this world, niemand auf der Welt, can grab hold of what is ahead of them in Jesus Christ, kann ergreifen, was in Jesus Christus vor ihm liegt, until they've cut the cord to the past, solange er nicht die Schnur zur Vergangenheit durchtrennt hat. Slam the door to the past. Schlag die Tür zur Vergangenheit zu. May it be success or failure. Sei es Erfolg oder Versagen. May it be everything you've done right or everything you've done and wrong. Sei es alles, was du richtig oder alles, was du falsch gemacht hast. I don't even care what is your past. Es ist mir schnurzegal, wie deine Vergangenheit aussieht. I tell you why. Ich sage dir warum. Because your past cannot define your future. Weil deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen kann. Your future only is defined by what Jesus did for you through the new covenant. Deine Zukunft wird nur dadurch bestimmt, was Jesus durch den neuen Bund für dich getan hat. So if the future is only defined by what Jesus did, not by what you did. Wenn deine Zukunft also nur durch das definiert wird, was Jesus tat und nicht, was du getan hast, then what does it matter what has been done to you or what you have done in the past? Was spielt es dann für eine Rolle, was dir angetan wurde oder was du in der Vergangenheit getan hast? It's one thing if you don't let go of the past, you cannot press into your future. Es ist klar, dass du nicht in deine Zukunft eintreten kannst, wenn du deine Vergangenheit nicht loslässt. And Paul has fastened his heart on the future. Paulus hat sein Herz auf die Zukunft fixiert. Do you know? Weißt du? So many people that I meet constantly. So viele Leute, die ich ständig treffe. They are doing everything to fasten their heart on the future. Tun alles, um ihr Herz auf die Zukunft auszurichten. Except one thing. Außer einer Sache. Letting go of the past. Die Vergangenheit loszulassen. They are holding on to the past while they try to pursue their future. Sie halten an ihrer Vergangenheit fest, während sie versuchen, ihre Zukunft anzustreben. My dear friend, this will never work. Mein lieber Freund, das wird niemals funktionieren. So you have to come to the place where you have to say, it's one the same thing, letting go of the past and pressing into the future. Du musst also an den Punkt kommen, wo du sagst, dass das Gleiche ist, die Vergangenheit loszulassen und Zukunft anzustreben. You know, and once you even understand, sobald du verstehst, that to get hold of intimacy with Jesus Christ is so amazing, dass Intimität mit Jesus zu erlangen so herrlich ist, once you really understand this, sobald du das wirklich verstehst, you will let go of every single thing from the past that stops you from living in intimacy with Jesus. Wirst du jede Kleinigkeit deiner Vergangenheit loslassen, die dich daran hindert, in Intimität mit Jesus zu leben. So my friend. Also mein Freund. Let's all do that one thing. Lass uns alle diese eine Sache tun. Let's all cut ourselves off from every single thing that holds us back from being intimate with Jesus. Dass wir uns von absolut allem abschneiden, was uns daran hindert, in Intimität mit Jesus zu leben. It is not worth it. Es ist es nicht wert. So what is holding you back to be intimate with Jesus? Was hält dich davon ab, innig mit Jesus zu sein? Your unhealed wounds. Deine nicht geheilten Wunden. Maybe how your parents treated you. Vielleicht wie deine Eltern dich behandelt haben. Maybe the disappointments. Vielleicht die Enttäuschungen. Or maybe your successes. Oder vielleicht deine Erfolge. Do one thing. Mach Folgendes. Make a decision today to let it go so that you can fasten your heart on the future. Triff heute die Entscheidung, es loszulassen, damit du dein Herz auf die Zukunft fixieren kannst. And then we see each other tomorrow. Und dann bis morgen.